Die Sportlerinnen Beate Verjager erkämpften beim Leichtathletikturnier Taipei Open China 2016 zwei Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille. Kim Chol-sun und Kim Son-hee bekamen im 3000-Meter-Hürdenlauf und im 5000-Meter-Lauf jeweils eine Goldmedaille. Kim Chun-mi belegte im 5000-Meter-Lauf und im 1500-Meter-Lauf jeweils den zweiten und dritten Platz. Kim Son-hee erkämpfte im 1500-Meter-Lauf eine Silbermedaille.